Abschnitt 31 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Wilde Musikantenbörse. Ein Bursch mit kastanienbraunem Teint, starkbuschigen Brauen und dörfischem Anzug hat in der Ansammlung plötzlich seinen Vater erspäht und ist ihm mit einem Aufschrei in die Arme gestürzt. Die beiden küssen sich, rumänisch-zigeunerische Worte tauschend und achten nicht auf die ironischen Zurufe der anderen. Moderato, ritardando, Mann, nicht zu zärtlich. Diese anderen haben eine andere Gesichtsfarbe, die der ewig durchwachten Nächte, der abgewischten Schminke und des Puders. Mager fast alle, harte Linie der Kinnbacken, hoch aufgekämmt halblanges Haar, einige, Klammer auf, aus der romantischen Generation stammend, Klammer zu, schüttere, melierte, bis zum Hals reichende Locken. Unter dem Paletot sieht man die kühne Lavaliere oder die genähte schwarze Masche und eine ansehnliche Fläche der Hemdbrust. Sie tragen ihr Dienstgewand, Smoking oder zumindest Frackweste. Sie warten vor dem Haus der Elsässer Straße, bis es 11 Uhr wird, Beginn der Börsenzeit. Dann gehen sie, von schwachen Hoffnungen schwach belebt und starke Enttäuschungen stark befürchtend, über den Hof in das Hintergebäude, opfern der Frau, die vor zwei aufeinandergelegten Tellern den Eingang hütet, einen Groschen und dürfen den Vorhang zurückschlagend in den großen Wirtshaussaal eintreten. Den füllen sie als ein anarchisches Orchester von unentwirrbarer Kakophonie. Das ist der alte Dessauer, die wilde Musikantenbörse. Klammer auf, nicht zu verwechseln mit der Stellenvermittlung des Vereins Berliner Musiker in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wo nur die Organisierten Zutritt haben und wo größtenteils Orchesterpersonal engagiert wird, Klammer zu. Hier entspringt der kastalische Quell für die Musiken der kleinen Kinos und Cafés. Hier werden Ensemblemusiker geheuert, manchmal auch Solopianisten für Restaurants, für Privatgesellschaften, für Tanzschulen. Ein weiter Saal, in dem sich besonders Sonnabend von 11 bis 1 diese poveren Börsianer stehend drängen. An der Wand hängt ein Bild Theodor Körners, beziehungslos oder um der Leier willen, die er neben das Schwert plassierte. Ein gemalter Pfeil deutet energisch auf das Brett an der Säule. Leset die Warnungen. Es müssen wahrlich schon kriminell schlechte Stellungen sein, von denen diesen arbeitshungrig hungernden Menschen abgeraten wird. Selten jedoch ruft ein Kavete von den angehefteten Zetteln. Heute sind es nur Verkaufsangebote, Offerten. Ein Schreiner verfertigt Notenschränke gegen Ratenzahlung, ein Klavierbauer und ein Stimmer werden gesucht, ein Kaufmann aus der Berliner Antarktis, aus Pankow, zeigt an, er übernehme abgespielte Musikinstrumente, Pistons, Tenorhörner, Geigen, Flöten, Mandolinen, Trommeln, Glockenspiele und dergleichen. Vielleicht lockt die Anzeige doch einen Stellungslosen, sein Instrument zu veräußern, sein einziges und seine Hoffnung. Zwischen solchem Entschluss und dessen Vollzug lässt sich eine Pause einschalten, ein Sospiro sozusagen, indem man sein Instrument am schwarzen Brett feilbietet und wartet, ob ein Kollege es benötigt, einen günstigeren Preis zahlt. Geige, sehr alt, wegen Notlage zu verkaufen. Verkaufe Beckenmaschine, wie neu, sogenannte Fleming. Auf liniertem Blatt eines Schulheftes sind ungelenke Buchstaben staccato hingekritzelt. Kranker Invalide verkauft wegen unheilbarer Krankheit chromatische Harmonika. Offene Stellen. Sitzgeigerposten mit 70 Mark Monatsgage und Abendbrot, Klammer auf, Frack, Bedingung, Ausrufezeichen, Klammer zu. Cellistenstelle für Trio, humoristische und stimmbegabte Herren bevorzugt. Engagement für ersten Posaunisten bei Marschkapelle. Niemand beachtet das. Jeder weiß, dass unten an diesen Zetteln mit kleiner Schrift die Buchstaben A.B. stehen und außerhalb Berlins will keiner leben, der innerhalb Berlins stirbt. Und der letzte Trommler will lieber als Tonkünstler der Metropole infolge Unverstandes der Massen und infolge Hungerödems sein Finale spielen, bevor er in der Provinz eine Ouvertüre versucht. Beim Fenster hat eine Frau Kolophonium, Bogenbezüge, Notenhalter, Violin- und Zittersaiten, Kinnstützen, Vogelstimmen und Dämpfer ausgelegt. Links auf einem Tisch der Längswand ein Musikalienhändler sein vergilbtes Notenlager von neuesten Schlagern. Walzer, Märsche, Lieder aus dem Vogelhändler und dem Obersteiger, auch moderne Tänze hat er, aber in der Maxixe-Ära blieb er stecken. Sonst ist kein Möbelstück vorhanden. Wer ein Glas Bier, einen Steinheger oder eine Stulle verzehren will, postiert sich an den Schanktisch, hinter dem der Wirt an einem mit braunrotem Majolika umkleideten Bierhahn seines Amtes waltet. Günstig der Platz an der Theke, denn wenn ein telefonisches Stellenangebot kommt, ist man a tempo primo beim Apparat, braucht nicht erst prestissimo die Reihen zu durchdrängen, um dann doch den Einsatz zu verpassen. Durch eindringliche Fragen nach dem Begehr hält der Wirt die fern, die am Schranken nassauern wollen. Der Wirt bedient den Fernsprecher selbst, nimmt den Auftrag entgegen und schwingt dann Maestro eine Glocke, im Rezitativ verkündend: Harmoniumspieler fürs Café, 10 Mark. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Das heißt, er darf mit dem Besteller durchs Telefon verhandeln und abschließen. Neben dem Hörrohr aber hängt die Einschränkung: Für die Richtigkeit der telefonischen Musikerbestellung übernehme ich keine Verantwortung. Der Wirt. Wer eintritt und fremd ist, wird mit der Frage nach seinem Bedarf umringt und man schickt ihm Interessenten zu. Ein Artist findet auf diese Weise einen jungen Mann, der willens und geeignet wäre, ihn auf der Gitarre und auf der südamerikanischen Tournee zu begleiten. Er streichelt seinen präsumtiven Sozius während der Unterhaltung, um rechtzeitig zu erfahren, ob dieser gegen liebevolle Behandlung nichts einzuwenden hat. Klammer auf, drum prüfe, wer sich ewig bindet, Klammer zu. Der Gitarrist lässt sich's gefallen. Bloß der kleinste Teil der Börsengeschäfte wird an der Bar mittels Ferngesprächs abgewickelt. Die meisten Engagementsabschlüsse werden persönlich zwischen Unternehmern, Kapellmeistern und Musikanten getätigt, und die mit Energie verfochtenen Ansprüche zweier Partner verklingen mit den Unterhaltungen und Unterhandlungen der übrigen Gruppen zu einer ohrenbetäubenden Diskordanz, die umso heftiger ist, als alle Idiome der Welt in dieser Kapelle vertreten sind. Zwei kaum dem Knabenalter entwachsene Slowakenburschen, ihre Blasinstrumente unverhüllt unter dem Arm, Radebrechen mit dem Chef einer Nechanitzer Damenkapelle, der für zwei schwanger und kontraktbrüchig gewordene Harfinistinnen irgendeinen Ersatz sucht. Auf einen beleibten Zillertaler, Gemsbart am Lodenhut, Wildzähne und Münzen am grünen Bauch, dringt Vivace, ein braunblasser, schnauzbärtiger Magyare, ein, ihm begreiflich zu machen, dass es sinnlos ist, für eine Schrammelkapelle einen Zitterspieler zu suchen, noch dazu einen, der die Kunst des Jodelns und der Schnaderhüpfel beherrscht, während doch in Berlin ein Zimbalschläger für ein Tiroler Ensemble das einzig Mögliche sei. Der Pustersohn, nicht bloß in der Aussprache, sondern auch in der deutschen Grammatik einen total falschen Anschlag beweisend, wird immer aufgeregter, der Dicke aus dem Zillertal immer gemütlicher ohne dass Alpen und Alföld zusammenkommen. Ein Flötenspieler unterhandelt mit einem Fachgenossen, der möge ihn vertreten, da er selbst eine neue Stellung provisorisch annehmen will. Sie sprechen leise. Das Blasrohr hat ihre Stimme aufgesaugt. Man nennt das in Bläserkreisen Tuberkulose. Und nur durch ein Kopfnicken oder ein Aufstoßen mit dem Fuß geben sie hie und da einem Worte Nachdruck, damit es in dem lauten Gezänke-Furioso der angrenzend gruppierten Stagione von Italienern nicht verloren gehe. »Aus ihr Schlossen«, beteuert ein Berliner vom Kiez unaufhörlich seinem Nachbarn, »aus ihr Schlossen, ihn Bratscher, was Bassschlüssel spielen kann, den finste nicht.« Umschwärmt ist ein Herr im Gehrock, Henri Cut auf rundem Kinn. Er stellt für ein neues Lichtspieltheater auf dem Kurfürstendamm ein Ensemble zusammen. Fremd in Berlin hat er einen Führer mitgenommen, den Hörer der staatlichen Musikhochschule, der sich trotz des strengen Verbots der Schulleitung seinen Lebensunterhalt durch Spielen in Cafés verdient. Der Konservatorist präsentiert dem Dirigenten einige seiner Nachtkollegen, die übrigen suchen, sich kontrapunktlich anpreisend, in die Duette der Vereinbarungen einzufallen. Ein alter, herabgekommen aussehender Paukenschläger zieht den Mittelsmann beiseite. »Wenn du mir verschaffst, dass ich bei dem da Pauker werde, kriegst du ein Bier und eine Zigarre. Es soll mir nicht darauf ankommen.« Gleichzeitig denunziert ein lächelnder anderer in Moll, »der will den Pivonka für Oboe engagieren. Der hat doch den miserabelsten Ansatz, keine Lippenkraft und Gedächtnis schon gar nicht.« Der Kapellmeister kann sich des Andranges nicht erwehren. Er ist kein energischer Herr, unentschlossen streicht er den Bart, der sicherlich ein Grübchen im Kinn verbirgt und wie ein aufgeklebter Pinsel herabhängt. Mit denen, die ihn am hartnäckigsten bestürmen, schließt er ab. Sie zwingen ihn zum Handschlag. Etliche waren jedoch bereits, sie gestehen es auf Befragen, bei dem Konzern beschäftigt, für dessen neues Kino die Musiker bestimmt sind, und dürfen laut strenger Weisung nicht wieder aufgenommen werden. Der Handschlag ist nichtig. Fortissimi schwillt der Protest an. Ängstlich duckt sich der Dirigent. In Geigern, Bratschisten und Klavierspielern ist Hause. Und Henri Cut im Gehrock muss Adressen notieren, schriftlichen Bescheid versprechen. Resigniert verlässt die Mehrheit die Börse. Manche haben einen Musiker, manche eine Stellung, ein Sohn den Vater gefunden. Ein Artist hält den Freund untergefasst, der ihn in warme Länder begleiten wird. Viele, viele haben gesehen, dass ihnen auch heute keine Hoffnung blüht. Ein Zimbalspieler passt nicht in eine Elblertruppe, die Musikalien und Utensilien werden eingepackt, der Wirt wischt die Theke blank, in Bratscher, was Bassschlüssel spielen kann, den finste nicht, verstohlen heftet ein Gelbsüchtiger einen Zettel auf die schwarze Tafel, ein Organist kommt als Ersatz für schwangere Harfenspielerinnen aus Nechernitz gar nicht in Frage, alle sind blasse, enttäuschte, verhärmte Proletarier der Kunst, die nicht einmal das Glück erreichen können, nächtlicherweile zu Gesang, Trunk und Tanz aufzuspielen, um die Zechenden in noch fröhlichere Stimmung zu versetzen. Ende von Abschnitt 31. Gelesen von Klaus Missfeld.